Viele von euch kennen ihn aus der Jury von DSDS. Da sitzt er seit Anfang des Jahres, ist Sänger bei Calcia Candela, 5 Studioalben, diverse Gold- und Platin-Auszeichnungen. Aber wer mit Matteo auf Facebook befreundet ist, der lernt Matteo kennen, der sich nicht nur mit Dieter Bohlen, sondern auch in Sachen Politik gut streiten kann. Hallo bei Eine Stimme. Guten Tag. Über welches politische Thema hast du dich in letzter Zeit so richtig aufgeregt? Dicke Halsschlagader. Ich fand letztens sehr aktuell, als ich zum Beispiel auf der Calcia Candela Facebook-Seite gepostet habe, dass ich das cool finde, dass Frankreich endlich der Homo-Ehe zugestimmt hat, fand ich das sehr erstaunlich. Also erfreulich, dass viele Leute Gefällt mir gedrückt haben und viele Leute auch positive Kommentare dazu geschrieben haben. Aber ich fand es immer wieder erstaunlich, dass es dazwischen so Kommentare von jungen Menschen gab. Bist du gay? Schwul sein ist doch eine Krankheit, unheilbar, und das ist Haram und gegen Gott und keine Ahnung was. Also da war ich richtig, richtig erstaunt und erbost, dass man im Jahr 2013 auch solches Feedback irgendwie bekommt auf etwas, was ich völlig normal finde. Wie gehst denn du damit um, mit so einem Feedback? Also ganz klar, das hat nichts mit Kritikunfähigkeit oder so zu tun, aber so beleidigende Kommentare werden sofort gelöscht und die Nutzer werden geblockt. Das hat halt nichts irgendwie mit Zensur oder so zu tun, sondern einfach, weißt du, das ist unsere Internetseite, also unsere Präsenz, unsere Fans und so Leute, die das nicht verstanden haben, wofür wir mit Calcia Candela stehen oder wofür ich stehe mit meinen Sachen, die haben da ehrlich gesagt nichts verloren. Wenn man sowas auf unserer Seite postet, dann ist man völlig fehl am Platz. Matteo, du hast gerade eben schon gesagt, du kannst nicht so ganz verstehen, wie man im Jahr 2013 sowas noch so als Meinung vertreten kann. Jetzt gibt's aber in der Politik Parteien, die schon sagen, das ist schwierig, christliches Menschenbild, so die ganzen Geschichten. Was hältst du von der politischen Meinung, gegen gleichgeschlechtliche Ehe zu sein? Ich glaube, dass es so ähnlich in der Politik ist, teilweise wie im Sport. Ich glaube, da gibt es viel mehr schwule Politiker als Bekanntes. Also die sollten sich mal alle erstmal outen. Ich glaube, auch in der CSU oder CDU gibt es noch ganz, ganz viele Homosexuelle, die es irgendwie noch nicht gepackt haben, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht sollten die das mal langsam machen, das wäre auf jeden Fall ein Schritt. So wie im Fußball auch oder im Profisport. Und ich kann den Leuten nur Mut zusprechen. Ich meine, das christlich-soziale und so, glaube ich, halten die auch nur noch hoch, weil das C im Namen steht. Da sollten die sich langsam mal, glaube ich, was anderes ausdenken, wofür das C stehen könnte. Vielleicht für cool oder Calcia oder so. Was war die beste politische Entscheidung, die du in der letzten Zeit so mitgekriegt hast? Dauert jetzt ein bisschen. Ja. Mein Prozessor arbeitet. Und, findet der Prozessor was? Ja, das ist ja total schwierig, weil so der Prozessor total zugespammt ist mit so Müll, also mit schlechten Sachen irgendwie. Zum Beispiel finde ich, das ist natürlich schlecht, wenn es in der Politik auch so Korruption und Gemausche und irgendwie Vetternwirtschaft gibt, auch in Deutschland, ja, und man immer mit dem Finger zeigt auf so Bananenrepubliken oder Drittweltländer. Aber ich finde es genauso schlimm, wenn Leute vorverurteilt werden, wenn sich sozusagen alle immer gleich eine Meinung bilden und dann wird da drauf rumgeschossen und jeder ist irgendwie verurteilt sofort, vor allen Dingen auch mit der Schnelligkeit des Internet, so geschehen mit dem Hoeneß. Also da gibt's halt zwei Sachen. Einmal die politische Sache, natürlich irgendwie Klüngel, finde ich scheiße. Hoeneß selber ist jetzt irgendwie nicht mein Kumpel, ich finde ihn nicht super sympathisch, aber was ich total scheiße fand, war diese Vorverurteilung, weil ich habe einfach nur auch zum Beispiel gepostet, dass jeder Mensch, wenn er in die Situation kommen würde und die Kohle hätte und die Möglichkeit, würden, glaube ich, 99,9% der Leute genau das Gleiche tun. Matteo, du hast die Kohle, könntest du machen. Also ich habe mit Sicherheit nicht die Kohle von Hoeneß. Aber du hast, sagen wir mal, Kohle. Ja, ich habe Kohle und deswegen finde ich es auch total scheiße, wofür Steuergelder verbraten werden in Deutschland. Und so wie sich die Leute überhaupt allgemein im Internet aufregen, so sollten sie mit dieser Energie mal auf die Straße gehen. Aber das macht ja keiner. Was ist denn zum Beispiel, ich sag ja nicht, dass es richtig ist zu bescheißen, aber ich würde gerne mehr Transparenz haben. Wo gehen unsere Steuergelder hin? Warum gibt es nicht eine Revolution in Deutschland, wenn so eine Scheiße wie die Elbphilharmonie versandet und der Berliner Flughafen? Und jetzt haben sie neulich noch gesagt, das kostet jetzt doch noch ein paar Milliarden, Millionen mehr. Irgendwie ja, alle motzen, motzen, motzen, aber keiner geht auf die Straße und sagt, das ist auch unser Geld, weil den Leuten wird es am Ende des Monats immer abgezogen und alle denken, ja, das betrifft mich ja nur peripher. Lass uns die Sachen nochmal einzeln vielleicht so hintereinander angehen. Du hast zum Hoeneß geschrieben, das Hoeneß-Bashing geht mir jetzt schon auf den Sack, nicht weil ich den sympathisch finde. Der zahlt jedes Jahr Millionen von Steuern und unterstützt damit auch das System. Du hast jetzt gerade gesagt, so, naja, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, wenn man Geld hat, dass man da vielleicht wenig Steuern zahlen will. Gilt das auch für dich? Würdest du das machen, was der Hoeneß gemacht hat? Erstmal glaube ich, dass es jeder machen würde. Also ich wäre auf jeden Fall ein Lügner. Wenn ich nicht sagen würde, also wenn ich die Möglichkeit hätte und diese Kohle, würde ich drüber nachdenken. Definitiv. Und ich glaube auch einfach, dass die meisten Menschen auch so wären. Das ist schon mal Fakt. Also ich glaube, man muss sich in die Situation reinversetzen. Dann die andere Sache ist, der Typ ist halt vielleicht irgendwie, alle denken, ja, ein arroganter Penner oder so. Aber der Typ arbeitet halt auch hart für sein Geld. Das ist halt nicht so, dass er halt die fette Sau, der hat halt mehr, sondern der hat halt dafür getan. Und der zahlt ja auch richtig, richtig viel Steuern. Und wenn der irgendwie das Geld irgendwie die Zinsen davon irgendwo verschwinden lässt, dann verbuddelt der die ja wahrscheinlich nicht in so einem schwarzen Loch, sondern auf der anderen Seite holt er die dann raus und kauft irgendwas dafür und führt es wieder der Wirtschaft zu. Also insofern ist halt diese Jagd nach den Steuersündern in doppelter Hinsicht irgendwie scheiße, weil es ist eigentlich eine Inkognito-Steuererhöhung. Und dann wird den Leuten ja auch noch das Geld genommen für die Wirtschaftskaufkraft. Also ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, ich würde irgendwie ganz, ganz stark darüber nachdenken, das Steuersystem in Deutschland zu reformieren. Vor allen Dingen auch, wofür die Steuern hinfließen. Ja, lass mich mal nachfragen. Hast du das Gefühl jetzt so ganz persönlich für dich, dass du... Ich habe das Gefühl, dass ich viel zu viel Steuern zahle. Ich arbeite von morgens bis abends, ruhe mich überhaupt nicht aus. Und ich habe definitiv das Gefühl, dass ich A, zu viel Steuern zahle und B, für die falschen Sachen. Und ich frage mich, warum es nicht noch mehr Leuten so geht und die sich, anstatt im Internet Menschen zu beleidigen und zu verbrennen, warum die nicht auf die Straße gehen und sich darüber aufregen, wie unsere Steuergelder versinken. Warum wird denn immer an Kindern, Kultur, Musik, Ausbildung, an den Stellen gespart, die Schwächsten sind, die es aber auch gleichzeitig am meisten brauchen. Das verstehe ich immer nicht. Wenn du jetzt zur Wahl gehst, ne, das ist ja im September dann soweit, denk mal so an den Moment, wenn du selber da stehst und diese Wahlentscheidung triffst. Triffst du die Entscheidung, für wen du deine Stimme abgibst, um deine eigene Situation zu verbessern, also vielleicht um weniger Steuern zu zahlen oder so? Oder triffst du die, weil du an andere Menschen denkst und weil du denkst, dass es vielleicht, weiß ich nicht, der Familie, die bei dir gegenüber wohnt, besser geht oder so? Nee, noch ganz anders. Also ich finde, man hat immer nur die Wahl zwischen Pest und Cholera und dann nehme ich halt das kleinere Übel. Und es ändert sich auch manchmal alle paar Jahre, was ich da wähle, aber ich gehe auf jeden Fall immer wählen. Aber so richtig, also ich bin noch nicht mal zu 50% mit irgendeinem Programm einverstanden. Was bedeuten denn für dich so Kategorien wie öko, liberal, konservativ? Ja, zum Beispiel Öko finde ich total super. Aber dann kommen halt die tollen Grünen, nur weil es jetzt halt Thema ist, springen die auf den Zug und sagen, hey, Steuererhöhung. Und dann frage ich mich, was soll die Scheiße? Weil die Grünen sind die wenigen Parlamentarier, die am meisten Kohle verdienen von allen. Und werden wahrscheinlich auch bis an ihr Lebensende irgendwelche Abfindungen kriegen, weil sie mal einmal 4 Jahre im Bundestag abgesessen haben. Und das finde ich halt krass, das kotzt mich dann halt wieder an, weißt du, und es gibt halt auch wirklich keine Partei, die es mir auch nur annähernd recht macht. Und am allerwitzigsten fand ich ja die Piraten. Das war ja genauso ein Trend wie irgendeine neue App. Das merkt man jetzt auch, das habe ich auch gesagt. Also in 2 Jahren regt sich kein Schwein mehr über die auf und das ist noch schneller eingetreten als 2 Jahre. Und ist hier ja Urheberrecht und so. Also die hätte ich als Musiker schon mal gar nicht gewählt. Spielen wir mal Hätte, Hätte, Fahrradkette. Du hast die Matteo-Partei und du hast auf einmal einen riesen Erfolg hingelegt. Bundestagswahl hast du gewonnen. Jetzt kannst du entscheiden und jetzt kannst du verändern. Welche Veränderung schiebst du an? Ja, das ist nämlich das Ding. Ne? Also da verleitest du mich natürlich zu einem total schmeichelnden Gedankenspiel, wenn ich eine Matteo-Partei hätte. Das wäre halt, glaube ich, nicht möglich, weil ich kriege ja jetzt total viel Lob, weil ich mal meine Meinung gesagt habe. Ich bin jetzt quasi fast schon ein bisschen mit meiner Bürde überfordert, weil ich dachte eigentlich immer, dass ich eine Meinung habe. Und jetzt auf einmal hören so Menschen sagen, ey, toll, du hast gesagt, was du denkst. Ja, das habe ich ja die letzten 10 Jahre auch gemacht. Aber deswegen weiß ich gar nicht, genauso wie im Fernsehen, wie in der Politik. Ich glaube, dass von den meisten Leuten das dann doch nicht so gewollt ist, dass man so klar die Meinung sagt. Ja, also jetzt lass mal überlegen. Ich polarisiere, glaube ich, lieber gerne und da würde ich, denke ich mal, bei einer Wahl nicht die Mehrheit kriegen. Das heißt, du bist lieber die Opposition. Ich glaube, ich wäre die ewige Opposition. Ja, also für was auch immer. Es wär, glaube ich, das wildeste Parteiprogramm jetzt auch nach meinen ganzen Äußerungen, was die Weltgeschichte jemals gesehen hat. Komm, sag mal eine so Kernäußerung. Irgendwas, woran ich mich entweder abarbeiten kann oder was mich tierisch aufregt oder was ich total gut finde. Afrikanische Straßenverhältnisse für Berliner Straßen. Noch mehr Schlaglöcher. Nee, weniger, weil in Afrika sind ja die Straßen besser. Das wäre so eine Sache zum Beispiel. Matteo, welche Verantwortung hat man als Prominenter, als jemand, der dem die Leute auch in gewisser Weise schon zuhören? Ich bin in Afrika übrigens über die Straße, also über die Autobahn gefahren. Sehr, sehr gute Zustände, sehr, sehr gut. Also da können die Löcher, können mit den Berliner Löchern nicht mithalten. Verzeihung. Kein Problem. Welche Verantwortung hast du als Prominenter, wenn es um so Politikthemen geht, wenn es um so Sachen geht? Du hast es ja schon angesprochen, 2013, ein paar Sachen vielleicht klar zu benennen. Ich sage halt, wie gesagt, immer gerne meine Meinung. Das ist nicht immer positiv aufgefasst worden, aber ich fühle mich dabei einfach besser. Und jetzt als Prominenter hat man einfach einen größeren Radius. Also mehr Menschen, die man damit erreicht und mehr Menschen, die auch einem zuhören. So. Also ich mache aber eigentlich gar nichts anders. Und ich bin auch, wenn man das vielleicht nicht erwartet, klar, viele Leute denken, ja, so ein rougher Typ und so, ein bisschen was ist ja da auch dran, aber ich habe schon sehr liberale Ansichten. Also ich bin, wie gesagt, komplett für die Legalisierung von allen Drogen. Ich hasse Homophobie, das ist ganz, ganz schlimm, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jeder Mensch sollte das gleiche Recht haben zu lieben und solange niemand gezwungen wird und auch auf Adoption und Erbe und alles, also vollkommene Gleichheit. Und sind halt so Grundfeste, die ich irgendwie seit langem schon, von denen ich überzeugt bin. Wo informierst du dich denn über Politik? Ja, ich habe so meine Routine morgens, wenn ich aufwache, manchmal auch mitten in der Nacht. Und dann greife ich zu meinem Smartphone und dann habe ich so die Top 5, die ich dann absäge, irgendwie Spiegel Online, dwdl.de, halt wegen Fernsehbranche, Unterhaltung und die ganzen Social Networks. Würdest du sagen, dass dich so Sachen wie Parteiprogramme und sowas interessieren? Oder woher kommt deine Meinung, welche Partei du letztlich sympathisch findest? Ja, im Großen und Ganzen unterscheiden sich die Programme in Deutschland halt eben nicht so sehr voneinander. In den wesentlichen Punkten. Ist aber auch ganz klar, also es ist ja immer irgendwie, müssen Leute miteinander koalieren und so richtig die großen Parteien unterscheiden sich eh nicht wesentlich voneinander. Wäre das besser, wenn die sich klarer unterscheiden würden? Kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht gäbe es da irgendwie mehr Reibungsfläche und es würde mehr passieren. So. Ich glaube, in Deutschland, was auch gar nicht schlecht ist, ne? Aber in Deutschland herrscht so der große Konsens und ich glaube, viele Menschen sind einfach sehr zufrieden damit, dass alles so wie so ein ruhiger Fluss irgendwie so dahin fließt. Dass so nicht großartigste Veränderungen passieren. Klar ist natürlich, garantiert es auch, dass es einen großen Teilen der Bevölkerung sehr, sehr gut geht, im Gegensatz zu anderen Ländern, aber es ist auch sehr undynamisch, finde ich. Zwei Sachen habe ich noch. Tempolimit auf der Autobahn, gerade neue Forderung, 120, nicht schneller fahren, totaler Quatsch, oder? Ja, also die Vernunft sagt auf jeden Fall, Tempolimit ist gut. Was sagt das Herz? Ich mag total Geschwindigkeit. Und wie entscheidest du dich jetzt? Schwierig. Also wahrscheinlich würde ich sagen, Tempolimit, Mann, cool, und würde dann horrende Strafen auf mich nehmen. Wahrscheinlich wird das Geld dann wieder irgendwo versickern in irgendwelche Kackprojekte und nicht irgendwelchen guten Sachen. Wie wünschst du dir Deutschland nach der Wahl 2013? Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich sehr, sehr viel verändern wird. Wir spielen Wünsch dir was. Ja, diese Themen, ja, vollkommene Gleichberechtigung fände ich super. Frauenquote finde ich Quatsch, weil ich glaube, dass die Frauen viel weiter sind, als die Politik es diskutiert. Und ich bin, wie gesagt, für Legalisierung von Drogen. Das würde jetzt irgendwie 2 Stunden dauern, das auszuführen, aber ich sage nur, dass nur weil Alkohol und Zigaretten legal sind, sind ja eigentlich alle Leute betrunken oder haben Lungenkrebs. Und durch die Kriminalisierung herrscht dort diese permanente Gefühl irgendwie, dass man müsste sich zum Beispiel bewaffnen weltweit und dagegen was unternehmen. Und die Leute peilen überhaupt nicht, dass es einfach nur noch mehr Kontrolle ist. Dass die Waffenindustrie dann verdient, die Chemieindustrie, dass alle großen Industrien irgendwie gar kein Ende vom sogenannten Drogenkrieg wollen. Und ich glaube einfach, Legalisierung nimmt da ganz, ganz viel Zauber weg. Und ich glaube nicht, dass von einem Tag auf den anderen hier nur Junkies rumrennen würden. Und ich würde dann eher das Geld vernünftig in Aufklärungsprogramme investieren. Matteo, wenn die Matteo-Partei jetzt Wirklichkeit wird, welchen Ministerposten gibst du Dieter Bohlen und welchen Andrea Berg? Ja, ganz klar, Dieter Bohlen wird Verkehrsminister. Ich glaube, das sind so immer diejenigen, die am wenigsten zu sagen haben. Und die werden dann so da abgeschoben. Haben wir. Und Andrea Berg. Andreas Berg, oder was? Wen meinst du? Andreas? Die Schlagersängerin. Andrea Berg, den großen alten Mann des deutschen Schlagers. Ja. Die wird Drogenbeauftragte. Weil die einfach bei allen Emotionen immer das gleiche Gesicht hatte. Das fand ich super. Also, ich weiß nicht, was die nimmt, aber die hat immer das gleiche Gesicht gehabt. Das fand ich richtig gut. Also, wenn sie begeistert, wenn sie traurig, wenn sie immer das gleiche Gesicht. Das war eine Stimme mit Matteo. Vielen Dank.